Kleine Mühle in Holland, du drehst dich im Wind und ich freu mich dabei und bin froh wie ein Kind. Kleine Mühle in Holland, ich denk oft an dich, sag erinnerst du dich noch an mich? Wie war ich doch verliebt und später so betrübt. Kleine Mühle, die Zeiten sind längst schon vorbei und vorbei ist der Liebesmai. Nur die Erinnerung bleibt mir zurück von all dem Schönen, von all meinem Glück. Nur einen Sommer lang hab ich gelacht, als ich die Reise nach Holland gemacht. Kleine Mühle in Holland, du drehst dich im Wind und ich freu mich dabei und bin froh wie ein Kind. Kleine Mühle in Holland, ich denk oft an dich, sag, erinnerst du dich noch an mich? Noch an mich. Wie war ich doch verliebt, verliebt, verliebt und später so betrübt, betrübt, betrübt. Kleine Mühle, die Zeiten sind längst schon vorbei und vorbei ist der Liebesmai. Verliebt, verliebt, verliebt und später so betrübt, betrübt, betrübt. Kleine Mühle, die Zeiten sind längst schon vorbei und vorbei ist der Liebesmai.